To the bank deal. You'll need honey, look to the bees. You'll need love, don't go no further. Just come on home to me. I got to love somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. Somebody's gonna love me. Wenn du Geld brauchst, geh zur Bank. Wenn du Honig brauchst, schau mal nach den Bienen. Wenn du Liebe brauchst, dann komm mit mir nach Hause. Muddy Waters mit dem Willie Dixon Blues, Don't Go No Further, den man jetzt klangtechnisch aufpoliert in einer exzellenten Dreier-CD-Box zu Muddy Waters wiederfinden kann. Kaum zu glauben, dass diese Aufnahme schon 1956 entstanden ist. So brillant springt einem da die Lebendigkeit der Musik entgegen. Tatsächlich sind Muddy Waters Singles für das legendäre Chicagoer Label Chess aus der zweiten Hälfte der 50er Jahre weniger bekannt als die oft gecoverten Songs aus der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts, etwa Hoochie Coochie Man oder I Just Want to Make Love to You. An der Musik kann das nicht gelegen haben. Muddy Waters Platten klangen gegen Ende der 50er Jahre mindestens ebenso vital und stilistisch waren sie sogar noch vielfältiger. 1975 erschien dann die letzte Original-LP von Muddy Waters bei seiner Stammfirma Chess. Er nahm aber auch weiter neue Platten auf und ging auch weiter auf Tour. 1976 spielte er in Warschau im Rahmen der Jazz Jamboree und seit Ende letzten Jahres gibt es diesen Auftritt auch als CD. Yeah, I'm on the sun roll this morning. Just in diesen Tagen ist die CD Muddy Water Blues erschienen. Mit ihr gesellt sich der ehemalige Free- und Bad Company-Sänger Paul Rodgers zu den vielen weißen Kollegen, die seit den 60er Jahren ihrem Idol musikalisch Tribut gezollt haben. Mit wechselnden Star-Gitarristen interpretiert Rodgers fast ausschließlich Blues-Titel aus dem Repertoire von Muddy Waters, meistens großflächig in Richtung Gary Moore und Stadionrock arrangiert, ab und zu aber auch mit Zwischentönen. Die eben gehörte Fassung von Sonny Boy Williams und Good Morning Little Schoolgirl ist für meine Ohren die gelungenste Übertragung in die neue Zeit. An der Gitarre glänzte übrigens Jeff Beck. Puristische Bedenken wegen einer vermeintlichen oder tatsächlichen Kommerzialisierung oder Verwässerung des Blues hatte Muddy Waters selber nicht, wenn es um das Überleben des Blues ging. 1978 meinte er in einem Interview des englischen Magazins Dark Star: Warum sollten die Weißen den Blues nicht aufgreifen, wenn es die Schwarzen schon nicht tun? Jemand muss damit weitermachen, egal wie sie ihn verändern oder wie glatt er wird. Denn der Blues muss weiterleben. Natürlich gibt es auch nach wie vor schwarze Musiker, die sich dem Blues verschrieben haben und mit ihm ihren Unterhalt verdienen. Big Daddy Kinsey zum Beispiel spielt schon mal Muddy Waters Stücke neu. Allerdings scheinen nur Buddy Guy und vielleicht Robert Cray mit Blues größere Publikumskreise anzusprechen. Allerdings denkt Buddy Guy zum Beispiel nicht einmal mehr daran, ein schwarzes Publikum überhaupt zu ziehen. Der texanische Gitarrist Johnny Winter ist einer der vielen weißen Musiker, die sich von Muddy Waters Musik haben inspirieren lassen. Und er hatte das Glück, sich bei dem Übervater des Blues später in seiner Karriere für die Inspiration revanchieren zu können. Nachdem das Chess-Label Mitte der 70er Jahre erst einmal untergegangen war, sorgte Winter für eine kräftige Wiederbelebung von Waters Plattenkarriere. Für das Label seines Managers produzierte Winter 4 LPs mit Muddy Waters, die alle voller Kraft und Spielfreude stecken und sich obendrein gut verkauften. Und wer noch Zweifel hat, woher der Rock'n'Roll kommt, der ist bei Muddy Waters und Johnny Winter genau an der richtigen Adresse. The Blues had a baby and they named it Rock'n'Roll. And they named the baby Rock and Roll. Mama Slim said it. You know the blues got soul. Pine Top said it. You know the blues got soul. Muddy Waters in Zusammenarbeit mit Johnny Winter, ein Ausschnitt aus Hard Again, der ersten gemeinsamen Platte von 1977. In den 60er Jahren war ja deutlich geworden, dass sich das junge schwarze Publikum immer mehr vom Blues abwandte. Oft wurde hierfür auch von Bluesmusikern selber die Erklärung gegeben, Blues handle eben vom alltäglichen Leben, sei nicht zum Vergessen der Sorgen geeignet. Und trotzdem sind ja bekanntlich beileibe nicht alle Blues-Songs Klagelieder. Der Folk- und Country-Musiker und Autor James Rooney hat Anfang der 70er Jahre die Wirkung von Muddy Waters Live so beschrieben. Er sprach mit seiner Stimme und Gitarre zum Publikum, über Sorgen. Und gerade dadurch, dass er darüber sprach, überwand er sie, durch die Kraft seiner Stimme und seines Gitarrespiels. Also doch wieder nur Sorgen? Eine weiße Romantisierung der Musik und ihrer Wirkung? Allzu viele schwarze Zuhörer, die aus dem Blues Kraft schöpfen, gibt es heutzutage zumindest nicht. Die Geschichte weißer Blues-Rezeption weist eine ganze Reihe von Verzerrungen auf. Als das nachlassende Interesse an bodenständigem Blues beim schwarzen Publikum spürbar wurde, konnte das durch das gerade entstehende Interesse eines weißen Publikums im Rahmen des Folk-Revivals in etwa ausgeglichen werden. Der englische Blueskenner Charles Shamari schreibt dazu bissig, von ausgefuchsten Entertainern, die jahrelang auf elektrischen Instrumenten gespielt und gute Anzüge getragen hatten, erwartete man nun, dass sie im Overall und mit einer alten akustischen Gitarre ankämen. Tja, und als Muddy Waters 1958 mit seiner durch und durch elektrischen Working Band nach England kam, spielte er sehr laute Musik, sehr zum Entsetzen der Puristen, die nach unverstärkter Gitarre und Mundharmonika verlangten. Als Muddy Waters 1964, diesmal mit akustischer Gitarre, erneut nach England kam, hatte sich das musikalische Klima aber schon gewandelt. Wo ist denn dein Verstärker? Riefen die Kunststudenten und Mods. Muddy Waters selber hat noch 1977 in einem Interview mit Charles Shamari betont, dass er vom Lande sei, obwohl er damals schon fast 35 Jahre in Chicago gelebt hatte. Ich spiele Baumwollfeldmusik. B.B. King und Albert King haben einen anderen Stil. Früher kamen zu ihnen eher Leute aus der Mittelschicht. Manche Clubs wollten lieber B.B. haben als mich, weil dann besser gestellte Leute hinkamen. Sie wollten sophisticated sein, sagten, dass sie den tiefen Blues, wie ich und Howlin' Wolf ihn spielten, nicht mochten. Chicago Blues wurde seine Musik genannt, für ihn ist und bleibt es aber Delta Blues. Robert Johnson, der König des Delta Blues, war einer der frühen Vorbilder von Muddy Waters. But you know about it, I got to eat a walking blues. Lord, I feel like blowing my poor lonesome home. Got up this morning, my little boy, he's walking on long. I feel like blowing my lonesome home. Walking Blues, gespielt von Robert Johnson im Jahre 1936. Die Tradition jeder Volksmusik kennt den Prozess des Weiterreichens und Veränderns von Liedern oder Songs. Von diesem Walking Blues sagte Muddy Waters einmal, das war das Thema in Mississippi. Fast jeder Gitarrist hat das gespielt. Muddy Waters machte daraus nicht nur sein eigenes Stück Country Boy, 1950 nahm er für Chess Records seine Fassung des Walking Blues auf, nur vom Bassisten Big Crawford begleitet. Der Musik, die er damals in den Chicagoer Clubs mit seiner Band für die Übersiedler aus dem ländlichen Süden spielte, entsprachen solche Aufnahmen allerdings nicht. Er empfand den idealisierten Country-Blues-Sound als Kompromiss und hätte lieber mit seiner Liveband aufgenommen. Wegen des Erfolgs, den Muddy Waters mit der reduzierten Besetzung bei seinem ersten Hit 1948 gehabt hatte, betonte man im Studio bis etwa 1950 aber weiterhin die bodenständigen Delta-Roots. Well, I woke up this morning feeling round, round for my shoes. You could tell by that man I had them old walking blues. I woke up this morning, man, feeling round, feeling round, round for my shoes. Well, you can tell by that now, child, baby, I had a walking blues. Well, some folks said it worried, oh, blues ain't bad, that's the worst old feeling I'm old. I must tell my hand I stop or tell that it worry. Oh, blue ain't bad. Well, I done what's the feeling now, child, baby. I must tell my hand. Ocean runs to the Noch einmal 16 Jahre liegen zwischen Muddy Waters Version des Walking Blues und der von einigen jungen weißen Blues-Enthusiasten aus Chicago. Das war zuletzt die Paul Butterfield Blues Band aus dem Jahre 1966. Muddy Waters wurde am 4. April 1915 in Rolling Fork, Mississippi geboren. Den Spitznamen Muddy Waters erhielt er schon als Kind. Seine Mutter starb früh und so wuchs er in Clarksdale ohne seine Geschwister bei seiner Großmutter auf. Auf der Stovall-Plantage pflückte er Baumwolle und molk Kühe und lebte in einer winzigen Blockhütte. Als Teenager hatte er aber auch schon seine Talente als Sänger und Gitarrist entdeckt und er spielte auf Feten in der Nachbarschaft mit eigener Band. Der Volksmusikforscher Alan Lomax kam Anfang der 40er Jahre in die Gegend, eigentlich um Robert Johnson aufzuspüren und aufzunehmen, doch der war schon tot. Man empfahl ihm aber, sich mal die Waters anzuhören. Die Aufnahmen, die Lomax damals mit Waters machte, sind zwar einmal veröffentlicht worden, aber heute einfach nicht mehr aufzutreiben. Lomax machte Anfang der 40er Jahre aber auch Aufnahmen von Sunhouse und die sind wieder veröffentlicht worden. Sunhouse hat nicht nur Muddy Waters selber beeinflusst, sondern auch Robert Johnson. Und Muddy Waters erinnert sich, eines Abends gingen wir zu einer dieser Samstagabend-Fischbratpartys und da spielte Sunhouse. Ich benutzte damals einen Bottleneck, weil die meisten Delta-Leute diesen Bottleneck benutzten. Als ich Sunhouse hörte, hätte ich am liebsten meinen Bottleneck zerbrochen. Sunhouse spielte dort ungefähr 4 Wochen ohne Unterbrechung und ich war jeden Abend dort. Man konnte mich gar nicht mehr davon wegbringen, wenn ich ihm zuhörte, was er da machte. Down, I sit behind that old western hill. Ooh, I sit behind that old western hill. You know I wouldn't do a thing, not against my baby's will. And you know that's bad. I declare that's too black bad. Ooh, I declare that's too black bad. You know my woman done quit me. Ooh, man, look at the whole round world is great. You know she stopped writing, wouldn't even send me no kind of word. Ooh, I said she wouldn't send me no kind of word. She turned a little back on me about some old lowdown thing she heard. Mm, but I'm going away, baby. I'm going to stay a great long time. Oh, I say I'm going to stay a great long time. Coming back now, honey. Woo, baby, until you change your mind. Mm-hmm. I wake up every morning feeling sick and bad. I say, soon every morning I'll be feeling mighty sick and bad. Thinking about the old time, baby, that I once have had. If I don't go crazy, I say I'm gonna lose my mind. I believe I'm gonna lose my mind. Cause I stayed worried, ooh, baby, and bothered all the time. Mm, looking here, baby, sitting right here on my knee. Mm, I said, sitting right down on my knee. I just want to tell you just how you've been doing. Mm-hmm. What do you want for me to do? Mm-hmm. I say, what do you want me to do? I've been doing all I can, honey, just trying to get along with you. Das war Sunhouse mit dem Lowdown Dirty Dog Blues, aufgenommen in Robinsonville, Mississippi im Sommer 1942. Muddy Waters ging 1943 im Alter von 28 Jahren nach Chicago und er hatte Glück, er fand sofort einen Job und eine verhältnismäßig billige Wohnung. Zunächst sang und spielte er samstags abends auf Feten in der Nachbarschaft, allein mit akustischer Gitarre. Als er dann aber mit anderen Musikern mehr und mehr in Clubs auftrat, fand er, dass sich die akustische Gitarre gegen die lautstarken Gäste nicht durchsetzen konnte. Also musste eine elektrische Gitarre und ein Verstärker her. Noch vor seiner Zeit bei Chess machte Muddy Waters Aufnahmen. Zumindest eine davon ist überliefert und auch sie entspricht nicht dem Sound der damaligen Muddy Waters Band live in den Clubs. Mean Red Spider aus dem Jahre 1946. Webbing all over town. I got a mean red spider. I'm gonna be webbing all over town. You know my battle. Oh, I can tell you it's how well down. Well, I got good days is coming. No need for me to moan. Yes, I got good days, they sure coming. No need for me to moan. That's it to me, Red Spider. He's breaking up my happy bone. Well, can't you remember that Monday morning, girl, when you told me to drop around? Got me to your house, you tried to tie me down, you never mean, Red Spider. And he will brought over town. You know, I get me a mean black spider. Well, I tie his car well down. Yes, you know my home ain't here. I have no right to stay. That's what you mean, Red Spider. Keep on doing me this way. Und 1947 kam es dann zu den ersten Aufnahmen für die Gebrüder Chess. Besonders beeindruckt war man damals nicht, trotzdem gab man Muddy Waters eine zweite Chance. Ganz ohne Klavier, nur mit der Bassbegleitung von Big Crawford, wurde I Can't Be Satisfied 1948 dann der erste große Hit von Muddy Waters. Child, don't you wanna go? Woman, I'm trouble. I be all good now. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all wood mine. Well, baby, I can't never be satisfied, and I just can't keep on. Baby. Doorbell ring, looking for my baby. I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble. I was all wood mine. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little baby, she gon' jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all ruined by. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on crying. Two That's two trains running. Well, ain't now on her going my way. Es war Still a Fool aus dem Jahr 1951. Dieses Stück ist eigentlich eine Umarbeitung des Catfish Blues. Blueskenner Charles Shamari weist auch noch auf den Deep Sea Blues hin, der 10 Jahre zuvor von Tommy McLennan aus Mississippi aufgenommen worden war und ebenfalls eine Quelle des Still a Fool Blues von Muddy Waters ist. Außerdem verarbeitete Muddy Waters die Catfish-Thematik auch in seinem Titel Rolling Stone. Tja, die Wege der Folklore sind manchmal ziemlich kompliziert. Jimi Hendrix kombinierte seinerseits Zeilen aus all diesen Titeln bei seiner Version des langsamen Bluesriffs und nannte das Ganze dann Experiencing the Blues. Und später wurde mit eigenem Text die erste Version von Voodoo Child daraus. Um Elemente des Voodoo-Glaubens geht es auch im folgenden Titel, Hoochie Coochie Man, einer der vielen Songs, die Bassist und Produzent Willie Dixon für Muddy Waters maßgeschneidert hat. In dem Text geht es zum Beispiel um einen Mojo, ein Glückszauber, mit dem sich Menschen und Ereignisse kontrollieren lassen. Ein weiterer sehr mächtiger Fetisch des Voodoo-Kults ist High John the Conqueror Root, eine Wurzel, die vor dem 21. September aufgelesen werden muss, um wirksam zu sein. Diese Wurzel wird zusammen mit einer Reihe weiterer Dinge, Kräutern oder Knochen usw., so in ein kleines Stofftuch eingewickelt und soll so eine oder einen abtrünnigen Geliebten zurückgewinnen. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. What I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls, lead me by my hand, then the world I know, the hoochie coochie man, but you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Hoochie Coochie Man aus dem Jahr 1954 mit dem bewährten Team von Little Walter, Mundharmonika, Pianist Otis Spann, dem zweiten Gitarristen Jimmy Rogers, Willie Dixon am Bass und Elgin Evans am Schlagzeug. Auch diesen Song hat Jimi Hendrix neu interpretiert. Am Ende der ersten Soundcheck-Stunde also die Jimi Hendrix Experience mit Alexis Corner an der Slide-Gitarre. Hoochie Coochie Man aus dem Jahre 1967. To my mother before I was born, she said, you got a boy child's coming, he's gonna be a son of a gun, he's gonna make you girls jump and shout, but then the world and the world gonna know what it's all about. I got a black cat bone, I got a mojo too, baby, I got a little John the Conqueror, we're gonna jump and mess with you, I'm gonna make you girls